Von alten Schimmelwäldchen der Philosophen klauben sich die Theologen die abgefallenen Lesenfrüchte auf und sehen damit an. Die größten, engsten Egoisten machen Gott zum dienenden Bruder der Penitenzfahren, wohin sie forciert worden, und auf dem Wege nach dem Filial glauben sie, die Sonnenfinsternis sei gekommen, damit sie weniger schwitzen und schattiger reiten. Und so fegen sie die Herzen und Köpfe, wie in Irland die Bedienten die Treppen mit ihren Perücken. Jean-Paul.